Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Hören Sie, Mr. Pillman, ich finde, Sie haben jetzt lange genug Versteck gespielt. Es ist an der Zeit, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Es war ein Unfall. Wir wissen, dass es kein Unfall war, und Sie wissen das auch. Die Beweise sind erdrückend. Ja. Es war wegen Ihrer Frau, nicht wahr? Ja, vielleicht. Weil sie Sie wegen Henry Taylor verlassen hat, ja? Sie waren eifersüchtig und dann haben Sie die Bremsen an Taylors Wagen manipuliert. So war es doch. Nein. Wir haben Ihre Fingerabdrücke nachgewiesen. So war es doch. Das ist ein dreckiger Job, den Sie da machen. Also, gut. Gut. Sie müssen denn das sehen. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Seit sie ihn kennengelernt hat, gab es immer nur ihn, Taylor. Taylor, überall, immer nur Taylor. Da bin ich irgendwann durchgedreht. Wollten Sie Ihre Frau auch töten? Nein, nein, das nicht. Ich wollte sie nicht töten. Ich wusste ja nicht, dass sie mit ihm im Wagen, das wollte ich nicht. Ich liebte sie doch. Well. Hören Sie gut zu. Sie können das gleich protokollieren, ich sag das nur einmal. Ich mache jetzt ein Geständnis. Damals sagte ich mir, ich werde Henry Taylor töten. Es wurde ein fester Entschluss, an dem es kein Vorbei gab. Keiner wird es merken. Selbst Mary sollte es für einen Unfall halten. Fast ein natürlicher Tod. Dann würde Mary wieder zu mir kommen und ihn bald vergessen. Es wird mir eine Genugtuung sein, dachte ich. Es ist der perfekte Mord. Mary hätte es nie erfahren. Und sie würde Taylor vergessen haben. Und ich, Harold Pillman, ich habe ihn begangen. Ich. Na sehen Sie, war doch gar nicht so schwer. Officer, was? Halt! Was machen Sie denn da? Halt! Das war's. Der ist hin. So endet eine Familientragödie. Sie hörten das Hörspiel »Fast ein natürlicher Tod« von Roland Hempel. Regie führte Heinrich Schneider. Die Rollen und ihre Darsteller: Harold Pillman, Gerd Baltus, Mary Pillman, Hildegard Kuhlenberg, Hempel. Eine Fantasie haben die. Ich fand's ganz nett. Überhaupt nicht realistisch. Die Leute, die sowas schreiben, die sollten mal einen Tag bei uns im Amt zugucken. Da würden die ganz anders reden. Ach, Friedrich, was du immer hast. Du musst doch mal von der anderen Seite von sehen. Von welcher Seite? Wegen Unterhaltung und so. Ach, Unterhaltung. Was an Mord und Totschlag unterhalten sein soll. Und aus dem Fenster springen kommt bei uns auch nicht vor. Ach komm, du bist nun mal ein Kriminalbeamter. Da bist du ja auch gleich viel kritischer. Wenn du ein Fischhändler wärst und die würden ein Hörspiel... Ich bin aber kein Fischhändler. Ich meine ja nur, wenn. Komm, geh du ran. Wenn's das Büro ist, sag, ich bin nicht da. Müller? Nein, der ist nicht zu Hause. Nein, wirklich nicht. Ach, ja, ich schau mal nach. Vielleicht ist er ja auch wieder da. Es ist Karl aus dem Büro. Es ist dringend. Noch mal hat man denn nie seinen Feierabend. Ja, was ist denn? Ja. Ja. Da kann Heinz da nicht hinfahren. Ist nicht zu erreichen. Ja gut, aber das ist das letzte Mal, dass ich... Ja. Oh Gott, auch das noch. Hat das nicht Zeit bis morgen? Ja. Ja. Wie war der Name? Nervas. Ja gut, also bis dann. Was war denn? Funkhaus liegt ein Toter, vermutlich Herzinfarkt. Und weil die Heinis das Studio brauchen, müssen wir bis heute noch das Protokoll machen. Aber das ist noch nicht alles. Wo hast du denn wieder meine Brille? Die haben mir neulich ans Bein gehängt, da dein Assistenten spielen soll. Da ist sie doch. Kenn ich die Typen. Die laufen an der Universität rum und lesen vertrackte Krimis und wenn sie dann aufs Revier kommen, dann... Halten Sie sich für Sherlock Holmes persönlich. Das sei doch nicht immer so. Du hast doch auch mal angefangen. Nein, Käthe, hab ich nicht. Ich habe immer den Mund gehalten und zugeguckt. Aber die jungen Leute heutzutage, die wissen alles besser. Bloß weil sie molekulare Spektralanalyse aussprechen können. Nun wart doch erst mal ab, was das für einer ist. Guten Abend. Guten Abend. Müller, Kriminalpolizei. Ah ja, ich weiß, wegen Herrn Schneider, dem Regisseur. Sie werden schon erwartet, hinten im Studio K. Immer geradeaus und dann links den Gang entlang und die Treppe runter. Ja, danke. Sagen Sie, hier sollte eigentlich jemand auf mich warten, ein Herr Nervas oder so? Ja, nein, also ein Herr Dr. Becker ist aber schon... Ja, das ist unser Mediziner. Glauben Sie denn, dass Herr Schneider ermordet worden ist? Ich glaube überhaupt nichts. Ja, aber ich meine, wenn extra die Polizei kommt, da denkt man doch gleich an Mord oder so. Wir kommen immer, wenn einer nicht gerade unter ärztlicher Aufsicht im Bett stirbt. Das ist Routine. Ach, so ist das. Naja, also ein schwaches Herz soll er ja gehabt haben. Ach, wirklich? Erst letzten Herbst hat er doch wieder so einen Infarkt. Das weiß ja jeder. So, so. Er ist einfach überarbeitet gewesen. Das musste doch so kommen. Entschuldigen Sie. Naja, dann ist ja alles in Ordnung, ne? Ja, bitte? Mein Name ist Nervas. Ja, und? Rita Nervas. Ach, Sie sind das. Ja. Ach, dann sind Sie Hauptkommissar Müller? Ja. Schön, freut mich. Tja, ich bin Ihnen jetzt zugeteilt worden. Ich habe schon sowas gehört, ja. Hatte allerdings... Naja, ist auch egal. Also, Studio K geradeaus links und die Treppe runter? Genau. Dann sagen Sie es schon. Sie wollen doch wissen, warum eine Frau wie ich zur Mordkommission geht. Nee. Ihre Kollegen haben mich jetzt alle gefragt. Ja, scheint hier üblich zu sein. Nun, es ist ungewöhnlich. Finden Sie? Ja, das finde ich. In der Mordkommission, da gibt es ja oft Sachen zu sehen. Ja, Sie verstehen schon. Nein. Also ich meine, manchmal sehen die Toten nicht gerade hübsch aus. Menschen sind eben Tiere und ich denke, eine Herr Frau... Herr Hauptkommissar Müller, damit das von vornherein Ihnen klar ist, ich habe Kriminologie studiert. Ach nee. Und mich für die Mordkommission entschieden, weil ich glaube, dass ich meine Möglichkeiten da am besten anbringen kann. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie mich genauso behandeln, wie Sie einen männlichen Neuling behandeln würden. Na, nun schreien Sie ja nicht so rum, wir sind im Funkhaus. Und ich erwarte, dass Sie den Mund halten und nur dann reden, wenn ich Sie frage. Wenn wir da gleich reinkommen, dann stellen Sie sich brav in die Ecke und ich sage Ihnen, was Sie machen sollen. Sie haben mich verstanden. Übrigens, so mache ich das auch mit den männlichen Anfängern, Fräulein Nervas. Frau Nervas, bitteschön. Ach, Sie sind verheiratet? Nein, müsste ich das? Nee, kann einen keiner zu zwingen. Eben. Also, Studio K, dann wollen wir mal. Und wie gesagt, schön in der Ecke bleiben. Ja, Opa. Schön massive Türen hier, ne? Ach, Sie sind bestimmt die Herren von der Kriminalpolizei. Wir haben Sie schon erwartet. Ich bin hier stellvertretender Intendant, Sender, Fritz Sender. Hauptkommissar Müller, das ist Fräulein Nervas. Frau Nervas. Frau Nervas. Schön, dass Sie so schnell... Da, der Tote, Herr Schneider. Ja, ich denke, Sie wissen. Ja. Tag, Friedrich. Ja, Namen Karl. Das ist meine neue Begleitung. Oma Nervas. Sie haben ja Humor. Das ist Dr. Becker, unser Gerichtsmediziner. Schon was festgestellt? Naja, ist ein klarer Fall, würde ich mal behaupten. Myokardinfarkt. Was? Herzinfarkt. Danke. Also ganz klar eigentlich. Er ist wohl nicht mehr an seine Medizin gekommen. Er hält auch noch eine Packung Nitrolingual in der Hand. Was ist denn das? Das ist ein Medikament, das Herzkranke einnehmen, wenn sie was merken. Für harte Fälle. Wird genommen, zerbissen, unter die Zunge geschoben. Innerhalb von Sekunden kommt das in den Kreislauf und so weiter und so weiter. Das entspannt dann die verkrampften Herzmuskeln. Na, ist wohl schon länger herzkrank gewesen. Ja, erst letzten Herbst hatte er einen zweiten Infarkt. Dass man so jemanden noch arbeiten lässt? Ich hätte Herrn Schneider schon dreimal in Rente geschickt, aber er wollte partout nicht. Er wollte nicht? Nein, er war eben, tja... Arbeitstier. Tja, er ist ganz in seine Arbeit aufgegangen. Und wenn er mal drei Wochen nichts machte, ging es ihm schlechter als im Stress. Das gibt's durchaus. Das kann eine Sucht sein. Kann ich mir kaum vorstellen. Meine Herren, entschuldigen Sie, meine Dame. Ich will ja nicht pietätlos erscheinen. Und Sie müssen mir glauben, dass auch mir die ganze Sache sehr, ja, zu schaffen macht. Aber meinen Sie denn, dass wir jetzt... Was? Also, sehen Sie, wir brauchen das Studio gleich noch dringend für eine Nachtaufnahme. Wir müssen ja immer sehr eng planen bei den beschränkten Kapazitäten unserer Studios. Sie verstehen. Wir haben gerade heute noch die Endmontage eines Hörspiels anliegen, das unbedingt fertiggestellt werden muss. Apropos, da fällt mir ein, habe ich von dem Herrn Schneider vielleicht vorhin ein Hörspiel gehört? Mir kommt der Name irgendwie bekannt vor. Ja, wir haben allerdings eben eine Sendung gehabt. Sie hören Hörspiele? Oh, eigentlich kaum. Tja, der Herr Schneider. Das ist einer unserer großen Regisseure gewesen. So einen gibt's so schnell nicht wieder. Also ein Riesenverlust? Ganz bestimmt. Er war in seiner Art... Ja, also gut. Wir haben noch ein paar Formalitäten zu erledigen, dann können Sie Ihr Studio wieder haben. Fräulein... Frau Nerbas, würden Sie dann bitte mal versuchen, ein paar Fotos zu machen und die Position aufzunehmen? Keine Fingerabdrücke? Ich halte das nicht für nötig, gnädige Frau. War ja nur eine Frage. Ach, Herr Sender... Ja, ja? Kann ich Sie noch mal eben sprechen? Nur wegen der Formalitäten. Selbstverständlich. Lassen Sie uns doch nach nebenan in den Aufnahmeraum gehen. Da sind wir ungestört. Okay. Aha. Hier werden also die Hörspiele gemacht. Ja, die meisten. Studio K war Herrn Schneiders Leib- und Magenstudio. Da kannte er jede kaputte Birne und jeden Knopf. Das ist nicht immer so. Ja, ich dachte... Oh nein, nee. Für die Technik haben wir ja auch unsere Leute. Aber der Schneider war alles in einer Person. Der konnte, wenn er gewollt hätte, ein ganzes Hörspiel alleine machen. Also wirklich ein großer Verlust. Sagen Sie, kann man uns hier eigentlich hören? Ich meine Assistentin, die guckt so interessiert durch die Glasscheibe hier rüber. Kann ich uns verstehen? Ich weiß nicht, ob die Mikrofone angestellt sind. Ich glaube nicht, aber mit Gewissheit kann man das nie sagen. Es ist eine alte Faustregel. Im Aufnahmeraum kann man immer abgehört werden. Ach so. Fräulein Nerbas, wenn Sie nicht allmählich anfangen, Ihre Fotos zu machen, wird das nie was. Sehen Sie? Sie hat uns verstanden. Ja, so ist es auch besser. Keine Geheimnisse. Ja, wenn Sie wollen, können wir in den Schalltoten gehen. Hier lang. Da werden die Mikros nicht angeschlossen sein. In was gehen wir jetzt? In den Schalltotenraum. Das ist ein akustisch isolierter Raum, ohne Echo. Da werden dann Aufnahmen gemacht, die den Eindruck erwecken, sie seien im Freien entstanden. So, so. Ja, von mir aus. So. Jetzt müssten wir ungestört sein. Das ist ja eine merkwürdige Akustik. Man denkt, man ist draußen, aber man ist in einem geschlossenen Raum. Beklemmend irgendwie. Ja, die Schauspieler halten das auch nicht lange hier drin aus. Eine Stunde höchstens, dann ist man fix und fertig. Also zur Sache. Herr Schneider ist Herr Schneider war wie lange bei Ihnen beschäftigt? Seit etwa 30 Jahren. Seit wann hatte er diese Probleme mit dem Herzen? Och, bestimmt schon 3-4 Jahre. Und das ist allgemein bekannt gewesen? Beide Infarkte hatte er hier im Haus, bei der Arbeit. Das erregt natürlich Aufsehen. Der Schneider stirbt am Schneider, hieß es. Also am Schneidetisch. Aha. Gab's irgendjemanden, der ihn nicht mochte? Er war nicht eben sonderlich beliebt bei den Teams. Was für Teams? Für die Produktion werden Teams zusammengestellt. Regieassistent, Tontechniker und Toningenieur. Und die Schauspieler dann natürlich. Und wieso mochten die den nicht? Ja, wie soll man das sagen? Sehen Sie, er war ein guter Regisseur. Unheimlich präzise. Normalerweise lässt man eine Szene 3 bis 4 Mal sprechen, bevor sie dann aufgenommen wird. Er hat es nie unter 6 Mal gemacht. Das war immer Knochenarbeit. Und da waren die Leute oft sauer, wenn sie wieder zu ihm eingeteilt wurden. Manche Schauspieler haben sich sogar geweigert, mit ihm zu arbeiten. Hier, der Schalltote. Sie haben eben selbst gesagt, wie beklemmend das ist. Und er hat die Schauspieler manchmal stundenlang hier drin gelassen. Naja, das sind so die üblichen Arbeitsprobleme, die gibt es bei uns auch. Ja, es war aber vielleicht doch etwas mehr. Schneider war immer wie besessen bei seinen Produktionen. Er wurde oft beleidigend und manchmal hat er die Leute rausgeschmissen. Einmal ist er mit einem Bündel Verbindungskabel auf einen Toningenieur losgegangen, der aufgrund irgendwelcher falscher Schaltung eine Szene verpatzt hatte. Also prädestiniert für einen Herzinfarkt? Durchaus. War denn jemand bei ihm, als er starb? Nein, das ist noch so eine Marotte von ihm. Wenn eine Produktion für alle anderen beendet war, fing er erst richtig an mit der Arbeit. Da hat er dann oft nachts allein den letzten Schliff angebracht. Geschnitten, neu gemischt, Effekte reingegeben. Das konnte keiner wie er. Er war schon eine echte Persönlichkeit. Eigentlich sollte man ihn ja ein bisschen liegen lassen. Was ist denn das? Das sind Tonbandreste. Damit macht man Gehgeräusche in trockenem Gras und Gebüsch nach. So allerhand Geraschel eben. Klingt irgendwie echt. Das soll es ja auch. Also wenn ich mir künftig mal ein Hörspiel anhöre, dann werde ich ein bisschen skeptischer sein. Die reinste Illusionsmaschinerie. Ach ja. Ja, ich denke, das wär's. Ich sehe da keine Probleme. Ich lasse da gleich mal einen Wagen kommen zum Abholen. Dann sind Sie ihn los und können Ihre Hörspielchen, wie heißt das? Entmontieren. Entmontieren. Ja, das wäre nett. Na, haben wir alles geklärt? Ja, Herr Hauptkommissar Müller, ich denke schon. Also, ich habe die Leiche von allen Seiten aufgenommen und Notizen über die Position gemacht. Wir sollten uns noch mal drüber unterhalten. Also, ich würde eine Obduktion empfehlen. Und ja, was, wieso denn das? Das müssen Sie sich mal merken. Mit solchen Aktionen stiften Sie nur Unruhe. Haben Sie sich mal überlegt, was die Familie dann denkt? Ja gut, aber ich meine... Ja, ist die überhaupt schon informiert? Also von mir nicht. Wir dachten, Sie... Das können Sie dann übernehmen, Frau Nervas. Wunderbar. Aber kein Wort von wegen Obduktion oder so, klar? Ich würde Ihnen raten, den Schneideraum für ein paar Tage zu schließen. Ja, kann ich Sie irgendwo absetzen? Danke, nein. Wir sehen uns dann morgen im Amt. Bis dann. Ich bringe Sie noch zum Ausgang, wenn Sie erlauben. Das ist sehr nett von Ihnen. Man kann sich ja hier regelrecht verlaufen. Ist doch alles schalltot hier. Bis denn, Schätzchen? Das müssen Sie nicht so verfischen sehen. Das macht er immer mit Neuling. Der will Sie nur auf die Probe stellen. Ja, das kann er haben. Ja, also Heinz, du, die Narbas, du, die hat mir hier einen Bericht auf den Tisch gelegt. Also nee, du, ja, sowas hast du noch nicht gesehen. Die wird noch in einem Bonbon-Clown eine Spionage-Affäre wittern. Also du weißt nicht, wo sie steckt. Also gut, du, pass auf, wenn sie vorbeikommt, dann kannst du vergessen, die kommt gerade rein. Danke. Guten Tag. Tag. Ach, ich sehe, Sie haben meinen Bericht schon vor sich liegen. Ja. Ich habe ihn auch schon gelesen. Und? Nun setz dich da erstmal hin. Danke. Also, Frau Nervas, ich muss Ihnen jetzt mal was erklären. Sie sind hier neu, Sie haben wenig Erfahrung. Stimmt, und, aber trotzdem... Und nun kommen Sie an und geben mir hier einen Bericht. Also, nee. Wieso denn? Ist was damit nicht in Ordnung, oder? Ob etwas nicht in Ordnung ist? Sie sind gut. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn ich Ihren Bericht so durchgehen lasse? Das bedeutet, dass wir eine Untersuchung anordnen müssen. Ja, sicher. Das muss ich meinem Vorgesetzten erstmal erklären. Da stirbt einer am Herzinfarkt und das bestreiten Sie ja wohl nicht, ne? Natürlich nicht. Ja, und wegen Ihrer Spitzfindigkeiten, da sollen wir gleich den ganzen Apparat in Gang setzen. Also, ich finde, es gibt eindeutige Indizien. Indizien? Wenn Sie wollen, können Sie bei jedem Gestorbenen Indizien finden. Also, Sie schreiben hier, der Tote liegt schräg über einen Schneidetisch gebeugt. Das Gesicht ist in Richtung zum Fenster des nebenliegenden Aufnahmeraumes gerichtet. Ja? Moment, jetzt hier. Die linke Hand hält verkrampft eine Packung Nitrolingual Rot. Ja? Ja, aber jetzt kommt's erst. Die rechte Hand liegt auf dem Tonbandgerät des Schneidetisches. Zeige und Mittelfinger sind zu einem V gespreizt. Der Zeigefinger ist unter das Magnetband geschoben. Die Vermutung liegt nahe, dass der Tote damit ein Zeichen geben wollte. Ja, so sehe ich das. Ja, so sehen Sie das. Der macht ein V mit den Fingern. Was das heißen soll? Der Mann ist Zyniker gewesen und hat, als er merkte, es ist vorbei, noch ein Victory-Zeichen hingeknallt. So einfach ist das. Na gut, ich verstehe Ihre Skepsis, aber dann lesen Sie doch bitte auch weiter unten, hier, auf Seite 8. Können Sie doch selber machen. Oh, von mir aus. Also, das gerichtsmedizinische Gutachten hat ergeben, dass im Mund des Toten keine Rückstände einer Nitrolingualkapsel gefunden wurden. Weil er keine mehr hatte. Eben, steht hier auch. Die Verpackung des Medikaments ist leer gewesen. Ja, ja, und dann spekulieren Sie darüber, dass jemand anders die Packung absichtlich entleert hat. Genau so ist es. Also ich finde das ganz gewaltig weit hergeholt. Soll ich Ihnen was sagen? Ja. Sie wissen, dass der Mann ständig im Stress lebte. Der hat einfach vergessen, eine volle Packung einzustecken. Ach. Dann sitzt er da, kriegt das Herz flattern, guckt in die Schachtel, sagt einmal laut Scheiße und weg ist er. Herr Müller, stellen Sie sich doch mal vor, Sie hätten schon zwei Herzinfarkte hinter sich. Das fällt mir nicht schwer bei Ihr Ihnen. Ihr Leben hängt davon ab, dass Sie ständig Ihr Medikament dabei haben. Wenn Sie aus dem Haus gehen, vergewissern Sie sich doch, dass Sie die Packung in der Jackentasche haben. Und Sie meinen ernsthaft, so ein Mensch guckt nicht in die Packung? Warum soll das denn machen? Ist doch Gewohnheit. Die Packung ist da und das reicht. Also ich weiß nicht. Wie kann man einen Menschen leichter ohne Spuren umbringen, als wenn man ihm die lebensrettenden Medikamente einfach wegnimmt? Das ist ein fast natürlicher Tod, aber eben nur fast. Ja, okay. Also spielen wir das mal durch. Der bekommt seinen Herzinfarkt und Sie meinen, da hat er noch die Ruhe, sich was auszudenken, um einen Hinweis zu geben? Die hat er. Ich habe mich bei Dr. Becker erkundigt. Ach, da waren Sie auch schon. Den Betroffenen bleiben etwa 2 bis 3 Minuten Zeit, manchmal sogar länger. Nehmen wir an, der braucht eine Minute, um zu sehen, dass die Schachtel leer ist und die Situation zu begreifen. Eine weitere Minute hat er, um sich zu beruhigen. Er will telefonieren, um Hilfe rufen. Seine Beine versagen, er kann nicht aufstehen. Es bleibt ihm noch eine Minute, etwas zu tun. Dann hätte er ja was aufschreiben können. Nein, Schreibblock und Stift lagen im Nebenraum. Er hatte nichts zu schreiben, steht auf Seite 4 meines Berichts. Dann glauben Sie also, das V seiner Finger wäre ein Hinweis? Ein Buchstabe vielleicht, Anfang eines Namens. Ja, vielleicht. Das würde allerdings nicht erklären, warum der Zeigefinger unter das Magnetband geschoben ist. Weshalb Sie vermuten... Es könnte vielleicht auch eine Schere sein, die Herr Schneider mit dem Zeichen meinte. Er wollte uns vielleicht auf die Bandreste hinweisen. Ich glaube, er hat in dem Augenblick, in dem er bemerkte, dass die Schachtel leer war, gewusst, wer sie entleert hat. Oder er hatte zumindest einen Verdacht. Und er drückte das sozusagen professionell aus. Und deshalb riet ich Ihnen, den Schneiderraum verschließen zu lassen. Es wundert mich ja ehrlich gesagt, dass Sie mir noch keinen Tatverdächtigen servieren. Ja. Wissen Sie, wir hatten hier mal eine Praktikantin. Auch das können Sie haben. So, so. Ich war doch gestern Abend noch bei Frau Schneider, der Witwe. Und? Die haben Sie schon festgenommen, ne? Nee, aber es hat mich durchaus gewundert, wie unbeteiligt Sie die Nachricht vom Tod Ihres Mannes hinnahmen. Ich gebe zu, meine Erfahrung in solchen Dingen ist nicht groß, aber... Aber das hören Sie sich wohl besser selbst an. Was ist denn das? Ein Diktiergerät. Ich hatte es während des Gesprächs in der Tasche. Ja, ist ja richtig modern. Hightech in der Kriminalistik, ja? Och, eigentlich mehr für mich, zur Selbstkontrolle. Aha. Ja, dann lassen Sie mal hören. Warum guckst du mich so an? Es trifft mich überhaupt nicht, dass der alte tot ist. Im Gegenteil. Wie meinen Sie das? Wie ich das meine? Ehe war das nicht mehr, was wir hatten, Gott sei Dank. Ach. Wie soll es auch gehen, wo der Mann nie da ist? Heirate bloß nicht, Kindchen. Von morgens bis abends war der weg. Manchmal habe ich ihn tagelang nicht gesehen. Ich habe gehört, dass Ihr Mann seinen Beruf als Regisseur sehr gemocht hat. Das auch. Aber nicht nur. Der hatte seine Süße, da bin ich mir ganz sicher. Willst du nicht doch eintrinken? Nein, danke. Aber ich find's recht ist. gut, dass der weg ist. Es war ein Ekel. Und die Kinder, die sind gleich aus dem Haus, als sie volljährig waren. Die wissen schon, warum. Ich bin morgens immer liegen geblieben. Das Gebrüll, wenn der seine Manschettenknöpfe nicht fand. Hat er sie geschlagen? Tja, warum nicht? Ist der viel zu fein für. Nee, der macht das geschickter. So mit Psychoterror. Das hat er gebraucht für sein Selbstbewusstsein. Er musste immer zeigen, wer von uns beiden Abitur hat. Mir ist das egal. Jetzt kriegt er das Haus. Die Rente ist gut. Schneider ist tot. Ich brauche nicht viel und die Kinder sind versorgt. Tja, also wenn Sie mich fragen, als Motiv... Erstens eine schlechte Ehe. Soll's geben. Zweitens ein Mann, der seine Frau seelisch terrorisiert. Es kam ihr so vor. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Und er sich drittens eine Freundin hält. Angeblich. Ist die Frau Alkoholikerin? Vermutlich. Na, da können Sie das auch nicht für voll nehmen. Na, egal, ob es eine schlechte oder eine gute Ehe war. Tatsache ist doch, dass sie es für eine schlechte hielt. Und... ich meine, für niemanden wäre es doch leichter gewesen, die Schachtel zu entleeren, als für Sie. Sie erbt nicht schlecht. Er hat ja richtig gejubelt. Und wissen Sie, was ein Regisseur nach 30 Dienstjahren verdient? Nein, will ich auch nicht. Und Sie meinen also... Ich meine, es muss Bandreste im Studio geben, die meine Theorie bestätigen werden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Muss einen auch der unsaubere Geist reiten? Nein, kein unsauberer Geist. Nein, da meint er den Teufel. Doch. Nein, natürlich. Muss einen auch der unsaubere Geist mal? Bitte von vorne nochmal. Was hat das mit Morgennebel zu tun? Ich dachte, nein! Was hat der Morgennebel damit zu tun? Was hat der Normalnebel damit zu tun? Am Morgennebel, entschuldige. Der Normalnebel. Aber ich bin ehrlich. Weil gerade ihr Normalzeit, Normalkabler. Ich sag, Herr Fato, ich werde jetzt allmählich böse. Es ist so ausgezeichnet. Sie machen es sich selbst so schwer. So, das war alles. Mehr ist nicht da. Tja, Fehlanzeige. Und Sie sind sicher, Fräulein Fendros, dass auf keiner Aufnahme der Herr Schneider zu hören war? Ja, und das waren jetzt auch wirklich alle Reste, die im Abfall lagen? Ja, von den letzten 4 Tagen. Wohl doch eine Sackgasse, Ihre Theorie. Könnte sein. Ist natürlich auch möglich, dass der, den wir suchen... Oder die. Oder die, ja, wie dem auch sei, dass jedenfalls die Bandreste absichtlich entfernt worden sind. Dann ist es sowieso zu spät. Sie haben einen Verdacht, dass Herr Schneider, gewaltsam umgekommen ist? Sie haben ihn gut gekannt? Na, so richtig kannte ihn wohl keiner. Aber er war ein guter Mensch. Ja, doch. Sie mochten ihn. Ja, er war ein guter Mensch. Klar, er konnte unheimlich hart sein, wenn was nicht gleich klappte. Aber dann war er auch wieder freundlich und warm. Wie ein Vater. Ja, wie ein Vater. Einmal hatten wir hier einen Regieassistenten. Der war echt fertig mit der Welt. Trank, nahm Tabletten, rauchte Gras. Aber der Herr Schneider, der hat ihn sich vorgenommen und... Gras? Ja, Gras und so anderes Zeug. Also, der Herr Schneider hat ihn sich zur Seite genommen. Ja, also ich meine was anderes. Im Schalltoten da hinten, da liegt doch auch Gras. Wie? Ja, ich meine die Tonbandreste. Ach, die, ja. Das Gras. Er liegt da schon lange da. Ja, es wird eigentlich nie ausgewechselt. Ach ja, nur der Herr Schneider. Ja, was? Ja, ich glaube, der hat letztens mal Neues hingelegt. Würden Sie uns das denn mal holen? Mhm. Haben Sie die Fotos dabei? Ja, natürlich. Hier. Danke. Die Kopfhaltung ist doch ziemlich unnatürlich. Stand schon in meinem Bericht. Der Tote schaut in Richtung Aufnahmeraum. Falsch! Nicht in Richtung Aufnahmeraum, sondern in den dahinterliegenden Schalltotenraum. Mensch, das ist gut. Ha, allmählich fange ich auch wieder an zu spekulieren. So. Bitteschön. Danke. Können wir das auf die Maschine legen? Da müssen wir natürlich wickeln und kleben. Das dauert etwas. Ja, dann fangen Sie mal damit an. Meine Kollegin und ich, wir werden mal Ihre Kantine ausprobieren. Also, bis dann. Kommen Sie nach Schwester. Sie mögen Ihren Beruf nicht, oder? Ach, wissen Sie, was heißt mögen? Bin bald 60. In 3 Jahren gehe ich in Rente. Ist ein schmieriger Job heutzutage. Irgendwie härter. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Sie bitte, sind von der Kriminalpolizei, nicht wahr? Ja, sieht man uns das an? Nun ja, ich sehe das vielleicht eher als andere. Mein Name ist Hempel. Roland Hempel. Ich denke, Sie haben von mir gehört. Sollten wir? Ich bin Autor. Ach, der Hempel. Ja. War da nicht irgend so ein Hörspiel von Ihnen im Radio? Ja. Kann das sein? Ja, Sie haben es gehört? Nee. Naja, so halb. Und? Hat's Ihnen gefallen? Ja, nicht besonders. Aber dann kannten Sie auch den Herrn Schneider. Ja, durchaus. So, ja, nehmen Sie doch Platz. Das ist meine Kollegin, Frau Nervas. Danke. Tag. Sehr erfreut. Ich mochte ihn nicht. Wen? Den Schneider. Ein widerlicher Mensch. Man sagte uns sowas. Einerseits ein Pedant, andererseits schludrig. Aha. Im Umgang mit den Leuten und bei den Aufnahmen war er sorgfältig wie sonst keiner, aber bei den Manuskripten. Ach so, verstehe. Nein, nein, ich glaube nicht, dass Sie das verstehen. Wissen Sie, als Autor, das ist nicht so leicht, wie Sie vielleicht denken, schon gar nicht bei Krimis. Ich jedenfalls, ich arbeite meine Manuskripte bis ins Letzte aus. Da stimmt alles. Monatelang bewege ich den Stoff in mir, bis ich ihn dann in wochenlanger Kleinstarbeit niederlege. Das ist Knochenarbeit. Junge, Junge, Junge. Und dieser Schneider, dieser Ignorant, der pfuschte immer so lange in den Manuskripten rum, bis nichts mehr davon übrig war. Aha. Die besten Ideen blieben auf der Strecke. Kleine Anspielungen und versteckte Hinweise hat der alles kaputt gemacht. Hätten Sie sich eben einen anderen Regisseur für Ihre Arbeiten ausgucken müssen. Hätten es gut. Das sagt sich so leicht. Versuchen Sie mal als Autor Einfluss auf eine Produktion zu nehmen. Der Schneider galt hier nun mal als der Krimispezialist. Darum bin ich immer wieder bei dem gelandet. Wissen Sie, was ein Akrostichon ist? Nee. Der Schneider wusste das auch nicht. Kann man aber verzeihen, was? Ach, das ist so ein Gedicht, bei dem die Anfangsbuchstaben jeder Zeile untereinander gelesen, neues Wort Richtig. Oder einen neuen Satz ergeben. Richtig, solche Sachen habe ich oft in meine Hörspiele eingearbeitet. So als Tipps für schlaue Hörer. Müssen aber sehr schlau sein. Ja, müssen eben gut zuhören. Ich habe dem Schneider gesagt, das ist wichtig, dass diese Sätze genau so kommen, wie sie da stehen. Wissen Sie, was er mir da antwortete? Wissen Sie das? Na? Wie die Sätze kommen, bestimme ich. Was hat er gesagt? Das war sein voller Ernst. Ich meine, da sitzt man stundenlang an einer Passage und grübelt und grübelt und dann kommt da so ein Idiot und macht das alles kaputt. Das ist Ihre Meinung. Oh, ich stehe mit meiner Meinung von Herrn Schneider nicht alleine da, beileibe nicht. Ging Ihre Abneigung eigentlich so weit, dass Sie schon mal daran dachten, den könnte ich umbringen? Ja, durchaus. Das habe ich oft gedacht. So, so. Ein toter Regisseur, ein neuer Regisseur. Einer, der meine Arbeiten vielleicht besser zu würdigen gewusst hätte. Tja, Frau Nervas, dann wollen wir mal wieder... Wie? Ja, wir müssen. Ja, ach so. Wiedersehen, Herr Hempel. Ich liebe ihn. Liebe? Was ist das schon? Ein Gefühl! Stopp! Das ist der Schneider über Kommando. Kinder, ich weiß selbst, das ist der dickste Kitsch seit einiger. Aber da müssen wir einfach durch. Also nochmal, und zwar etwas überzeugender, so wie wir das eben besprochen haben. Also nochmal die ganze Scheiße. Klappe, Lütke, von vorne, okay. Auf! Liebling, du kannst mich nicht verlassen. Du bist schon energisch, dieser Schneider. Ist man alles. Ja, er hat keinem ich was geschenkt. Sehen Sie, auch dass das Sie auf den Aufnahmen seine Stimme hören, liegt nur daran, dass er sogar bei der Aufnahme das Regiemikrofon angeschaltet ließ. Da mussten natürlich alle im Regieraum mucksmäuschenstill sein. Mir hat das nichts ausgemacht. Ja, aber die meisten hier scheinen eher beglückt über sein Ableben zu sein. Ich finde das eine Unverschämtheit. Der Herr Schneider hatte seine Qualitäten. Wirklich. Halt, halt, halt. Da tauchte gerade der Name Hempel auf. Ja, spulen Sie mal ein bisschen zurück. Welcher verdammte Idiot. Ich. Ach ja, natürlich. Unser spezieller Freund. Schönen guten Tag, Herr Hempel. Was beschert uns die Ehre Ihres Besuchs? Wir hatten ja schon lange nicht das zweifelhafte Vergnügen. Ich wollte nur mal sehen, wie es so läuft. Ja. Ob Sie es glauben oder nicht, bis zu Ihrem Auftritt lief es besser, als man es bei einem so idiotischen Manuskript eigentlich erwartet. Ja, also ich muss das ja bitten. Sie, ja, nehmen wir mal zu, Sie Gelegenheitsdichter. Für mich sind Sie ein Gelegenheitsdichter. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie hier reinplatzen, aber ich erkläre Ihnen das alles gerne nochmal. Wenn da draußen ein rotes Licht brennt, ja, dann heißt das so viel wie Aufnahme nicht stören. Das ist mir durchaus bekannt, aber Sie lassen es ja immer brennen, egal ob Sie eine Aufnahme machen oder nicht. Weil ich, verflucht nochmal, auch immer nicht gestört werden möchte, ist ja klar. Ich wollte nur sehen, ob Sie nicht wieder mal eines meiner Manuskripte zerstören, denn letzten An diesen beschissenen Manuskripten kann man nicht zerstören. Mein lieber mein Mann. Wenn Sie das meinen. Wir sprechen uns noch. Er ist weg. Dieser Mensch bringt mich noch mal ins Grab. Das habe ich im Gefühl. Haben Sie das gehört, Rita? Mhm. Also, wir machen weiter. Gut. Ja. Und die liebe Carla sagt... Ja. Bitte? Können Sie uns davon eine Kopie machen? Ja, sicher. Kleinen Moment. Mhm. Meinen Sie... Naja, also ich höre das noch. Dieser Mensch bringt mich noch mal ins Grab. Mhm. Ja, meinen Sie, der Schneider wollte was damit andeuten, dass dieser Hempel vielleicht... Könnte sein. Das ist ein bisschen dünne, ne? Darauf können wir keine Anklage aufbauen. Damit ist nicht mal die weitere Untersuchung gerechtfertigt. Man müsste einen deutlicheren Hinweis haben, dass Schneider genau diesen Schnitt meinte. Das Band. Welches Band? Ja, das Band, auf dem er gelegen hat. Er hatte doch seinen Zeigefinger unter das Band geschoben. Wir sind jetzt einfach davon ausgegangen, dass er nur ganz allgemein einen Schnitt andeutete. Aber vielleicht meinte er genau die Stelle, an die das Band gespult war. So. Ich habe Ihnen die Stelle kopiert. Sie können das Band mitnehmen. Danke. Sagen Sie, das Band, das gestern Abend hier lag, wo ist denn das jetzt? Tja, das müsste noch im Schrank sein. Moment. Ist es zurückgespult worden? Ja, aber an der Stelle, an der es gestern stand, ist ein Anheber. Ja, können wir das mal hören? Mhm. Das geht aber ganz schön fix. Ich habe mich für Hank entschieden. Du musst das einsehen. Es war auch für mich nicht leicht. Hier, da ist der Schnitt. Dieser Affe! Was habe ich, was er nicht hat? Sag's mir! Wie soll ich das sagen, Andrew? Es ist ein Gefühl in mir. Gefühle! Gefühle sind wie Luft. Stopp mal bitte, stopp mal, halten Sie mal an. Das ist es, ja. Ja, genau hier ist Hempel dann nämlich ins Studio gekommen. Entschuldigen Sie, Frau Fendros. Mhm. Könnten Sie uns mal einen Kaffee besorgen? Wie, jetzt sofort? Ja, bitte, jetzt sofort. Ja, gut, ich musste aber ganz in die Kantine. Ja, nun lassen Sie sich mal ruhig Zeit, ne? So, jetzt nochmal. Also, an dieser Stelle der Aufnahme ist Hempel in den Regieraum gekommen. Hier ist die Aufnahme geschnitten worden und hier hat Schneider genau seine Finger liegen gehabt. Sie meinen, er hat noch Zeit genug gehabt, das Band an eben diese Stelle zu spulen? Sie haben doch selbst gesehen, wie schnell das Band läuft. Und außerdem ist Schneider ein Profi gewesen. Aber wieso konnte er sich so sicher sein, dass es Hempel war, der ihm die Tabletten entwendet hat und nicht jemand anders? Vielleicht hat er ihn mal dabei erwischt, wie er in seiner Jacke war. Ebenso gut kann es auch Schneiders Frau gewesen sein. Daran musste ich ja gerade denken, eben, als wir die Bandreste abgehört haben. Das war doch eine Liebesszene mit Eifersucht und Trennung und so weiter. Nur andersrum. Ja, Schneiders Frau hatte ja nun allen Grund, eifersüchtig zu sein. Und Erben tut's ja auch. Vielleicht wollte er das mitteilen. Und unsere Aufmerksamkeit wirklich nur auf die Szene lenken. Nicht auf die Bandreste, auf denen Hempel nur zufällig auftaucht. Hm. Vielleicht gibt's gar keinen Mörder. Vielleicht war es doch alles ganz natürlich. Vielleicht. Ja, was soll's. Aber ich muss zugeben, es hat mir Spaß gemacht, mal wieder kriminalistisch zu stöbern hier so mit Ihnen. So, bitteschön, Ihr Kaffee. Dankeschön. Danke. Ja, mir fällt da was ein. Oh, bloß nicht noch was. Warten Sie doch erstmal ab. Das ist ja auch nur eine kleine Hoffnung. Jedenfalls wird es eine lange Nacht werden. Oh je. Ach, sagen Sie, Frau Fendros, könnten Sie mir wohl mal grob die Technik hier erklären? Na ja, wenn was kaputt geht. Keine Bange. Sehen Sie, die Technik ist heilig. Ich habe mal in einem Privatstudio volontiert. Ach so. Ich nehme das auf meine Kappe. Na ja, wenn Sie meinen. Nur keine Bange, ich mache das schon. Sie wollten mich sprechen? Ach, Herr Hempel, das ist aber schön, dass Sie zu mir ins Studio kommen. Ja, ich wollte Sie kurz... ach, kommen Sie, setzen sich doch. Ja. Möchten Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Ich vertrage keinen Kaffee. Aha. Sensible Dichternatur, was? Meine Zeit ist knapp, Herr Müller. Worum geht es? Ja, worum geht es, ja. Tja, worum geht es? Also kurz gesagt, darum, dass Sie Herrn Schneider umgebracht haben. Was? Naja, Sie haben ihm die Medikamente entwendet, die er zum Leben brauchte. Das war nicht gerade klassisch, aber allemal tödlich. Und wie kommen Sie zu dieser unglaublichen Unterstellung? Puh, das war gar nicht so einfach. Ich selbst hätte ja schon dreimal aufgegeben, aber da, meine Kollegin, die Frau Nervas... Oh, hallo. Ja, die da drüben im Regieraum sitzt, die hat eine Ausdauer, sage ich Ihnen. Ja, Sie jungen bitte, Leute eben. Bitte, kommen Sie zur Sache. Sie klingeln mich aus dem Bett, beordern mich ins Funkhaus und dann behaupten Sie, ja. Ich hätte Herrn Schneider umgebracht. Bringen Sie sich doch nicht so auf. Rita? Ja? Rita, spiel mal das erste Band ab. Kommt sofort. Halt! Was machen Sie denn da? Halt! Das war's. Der ist hin. Kennen Sie das? So endet eine Familientragödie. Ja, natürlich kenne ich das. Es ist der Schluss meiner vorletzten Arbeit. Fast ein natürlicher Tod, nannten Sie das, hä? Ja. Jetzt wollen Sie mir vermutlich erklären, ich hätte schon im Titel meinen Mordwünschen bezüglich Herrn Schneider Ausdruck verliehen. Ach, das ist ein schlechter Witz. Oh, es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch was. Rita, das andere Band. Augenblick. Ich mache jetzt ein Geständnis. Ich werde Henry Taylor töten. Keiner wird es merken. Fast ein natürlicher Tod. Es wird mir eine Genugtuung sein. Es ist der perfekte Mord. Und ich, Harold Beeman, ich habe ihn begangen. Ich. Wir haben aus dem letzten Monolog Ihrer Figur, Harold Pielmann, jeden zweiten Satz herausgeschnitten. Das klingt ja schon fast wie ein Mordgeständnis, finden Sie nicht? Ja, das ist ein seltsamer Zufall. Da stimme ich Ihnen zu. Und weiter? Sie hatten gestern in der Kantine gesagt, Sie würden Ihre Manuskripte immer sehr sorgfältig ausarbeiten. Da haben Sie das nicht bemerkt? Also, Ich meine, natürlich, aber... Sie sagten gestern auch, dass Sie immer gerne kleine Anspielungen und... ja, wie drückten Sie das aus? Versteckte Hinweise. Ja. Danke. Versteckte Hinweise in die Texte einarbeiten. Ja, da haben wir uns nur gedacht, also vielmehr meine Kollegin dachte sich, Sie haben da vielleicht auch... Ja, tatsächlich. Man sucht, man findet. Rita! Kommt. Ich werde Henry Taylor töten. Es ist der perfekte Mord. Und ich... Harold Beeman. Ich habe ihn begangen. Ich. Ja, Henry Taylor. Naja, da sind wir gleich drauf gekommen. Heinrich Schneider, gleich Henry Taylor. Der Harold Beeman, das war schwerer, aber wenn man einmal den Trick kennt, es ist ein... Ach Gott, noch mal, ich lerne das nie. Rita! Anagramm. Genau. Die Buchstaben miteinander vertauscht ergeben ihren Namen. Roland Hempel. Und dann lauten die Sätze nämlich so. Moment mal, ich habe das aufgeschrieben. Ich werde Heinrich Schneider töten. Das ist der perfekte Mord. Und ich, Roland Hempel, habe ihn begangen. Das ist ein doller Zufall, was? Na ja, gut. Das ist gut, ich gebe mich geschlagen. Aber was Sie da gefunden haben, ist nur eine Ankündigung. Hat so ein Spleen von mir. Aber es ist ja wohl nicht verboten, einen Mord anzukündigen. Ich meine im Hörspiel. Ja, aber in unserem Fall? Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie damit vor Gericht Erfolg haben. Tja, das habe ich meiner Kollegin auch gesagt. Die meinte ja, das reicht. Ja, die ist eben noch neu. Ach, Rita, schalt doch mal eben die Mikrofone aus. Okay. Hast du ausgemacht? Rita? Naja, offenbar. Aber wissen Sie, das ist so eine Sache. Ich muss zugeben, ich selbst bin mir auch nicht sicher, dass Sie ihn umgebracht haben. Ja, aber meine Kollegin schon. Es war halt nur mein Versuch. Naja, vielleicht hätte sie sich ja verplappert. Selbst wenn. Soll ich ihm mal was sagen? Ich könnte es verstehen. Was ich da so von dem Schneider gehört habe, es muss ja wirklich ein unangenehmer Mensch gewesen sein. Ne? Ja, und ob. Ja, habe ich auch so manchmal gedacht, wenn man mit irgendwelchen hinterhältigen Tricks einen überführt. Sie glauben mir nicht, was man sich manchmal ausdenken muss, um die Leute reinzulegen. Und wenn man die dann gekriegt hat, man guckt sich die an, guckt sich das Opfer an, und da weiß man dann nicht mehr, ob das nun gerecht ist. Denn, ja, den hättest du auch um die Ecke gebracht, habe ich mir so manchmal gesagt. So ist das. Es ist ein schmieriger Job. Warum erzählen Sie mir das? Tja, warum? Wissen Sie, ich gehe bald in Rente. Ich habe viel gesehen. Irgendwann hat man keine Lust mehr. Gerechtigkeit, ach. Mit solchen Slogans, da können Sie bloß noch die jungen Leute begeistern. Mich nicht mehr. Vielleicht erzähle ich Ihnen das, weil ich mir ihretwegen die Nacht um die Ohren geschlagen habe mit Ihren Hörspielen. Vielleicht, weil ich Sie nicht kriege. Wenn man sowas verbindet. Wissen Sie, das haben Sie schön gemacht mit der Verschlüsselung und so. Ich achte menschlichen Erfindungsgeist. Wo immer ich ihn antreffe, ich glaube, ich würde Sie nicht mal verhaften. Ich würde Sie nicht mal verhaften, wenn Sie jetzt ein Geständnis machen würden. Womit Sie aber auch nicht rechnen. In diesen Räumen kann immer irgendwo ein Tonband laufen. Ach, wo denken Sie denn hin? Wir sind hier doch nicht in einem billigen Hörspiel. Solche Methoden sind mir fremd. Also... Sagen Sie schon. Haben Sie es gemacht? Nur mal ehrlich. Ich behalte es für mich. Ich will es nur wissen. Sehen Sie die ganze Mühe. Na? Ja. Dachte ich mir. Es war aber nicht nur, weil er so ekelhaft war. Ja, wegen der Streichereien im Text und so. Das auch, aber eigentlich... Eigentlich war es etwas ganz anderes. Wissen Sie, wenn man davon lebt, dass man Krimis schreibt, da muss man sich ständig in die Köpfe anderer Leute reinversetzen. Wie fühlen die? Wie denken die? Und vor allem, wie sprechen die? Haben Sie sich mal überlegt, dass in einem Hörspiel die Sprechhaltung die einzige Möglichkeit ist, Figuren voneinander zu unterscheiden? Manchmal muss man sich richtig selbst dabei aufgeben. Ja, ist komisch, nicht wahr? Och, wenn man das kann. Ja, wenn. Mir ist das auch nicht immer gelungen. Das ist unglaublich schwer. Das glaube ich. Und vor allem die Täter. Was bringt einen dazu, einen anderen umzubringen? Wie macht er das? Wie plant er das? Wie fühlt er sich vorher, nachher? Hat er Schuldgefühle? Wie verhält er sich bei Vernehmungen? Wird er nervös? Träumt er nachts davon? Also, das sind alles so Fragen, an die man nicht rankommt, wenn man nicht... Wenn man es nicht selbst mal gemacht hat. Ja. Aber es ist doch irgendwie anders. Ich meine, ob ich einem ein Messer in die Rippen schiebe oder ihm nur die Tabletten klaue. Ja, da... Ja, Sie konnten ja nicht wissen, ob es klappt. Das nicht vorher bemerkt. Das ist richtig. Es war ein Versuch, ein berechneter Versuch. Und es hat funktioniert. Ich habe tagelang auf die Todesnachricht gewartet, bin ständig zu den Aufnahmen gekommen, um eine Gelegenheit zu haben, nach der Schachtel zu schauen. Ah, das ging wochenlang so. Und dabei hat er sie mal erwischt, ja? Fast. Ja, ich hab's aber vertuschen können, indem ich sagte, ich suche nach Streichhölzern. Zu schlau. Na ja, fast zu schlau. Ich rauche nämlich nicht, aber Schneider hat's nicht gemerkt. Fast ein perfekter Mord. Nicht fast. Der perfekte Mord. Nee, fast. Nein, perfekt. Hempel, Sie haben ja eben ein Geständnis gemacht. Aber die Aussage geht nicht vor Gericht. Ich kann jederzeit abstreiten, was ich gesagt habe. Ja, aber die Bandaufnahme und vor allem meine Kollegin ist Zeugin. Hast du alles mitgehört, Rita? Klar, und aufgenommen in Sendequalität und Stereo. Sie haben doch gesagt, Sie würden nicht... Ich habe gelogen. Das ist... Ein schmieriger Job. Habe ich doch gesagt. Oder haben Sie etwa nicht richtig zugehört? Das war das Hörspiel Fast ein natürlicher Tod von Rahel Tormy. Regie führte Hein Brühl. Die Rollen und ihre Darsteller waren Hauptkommissar Müller, Günther Lamprecht, Rita Nerbas, Hildegard Kuhlenberg, Roland Hempel, Gerd Baltus, Harold Pielmann, Jochen Kolenda, Intendant Dr. Fritz Sender, Manfred Hilbig, Tontechnikerin Ilse Fendros, Anja Niederfahrenhorst, Heinrich Schneider, Kurt Bock, Frau Schneider, Anke Tegtmeier, Käthe Müller, Magda Hennings, Pförtnerin Marie-Agnes Reintgen, Dr. Becker, Gottfried Mehlhorn, Inspektor O'Brien, Gerhard Haag. Ein Mann, Ludger Brunner. Such doch mal ein bisschen Musik, Karl-Heinz. Ach du mal mit deiner Musik, Mensch. Sprecherin Christiane Wedel. Der Praxis. Was denn? Warum? Da kommt nix. Dann mach aus. Also eine Fantasie haben die Leute, du. Das ist nicht zu glauben. Also ich fand das nett. Das ist überhaupt nicht realistisch, Mensch. Glaubst du selber nicht, dass sich einer, ob er nun Mörder ist oder nicht, ne? Dass der sich so reinlegen lässt. Das ist doch viel zu platt. Ach, was du immer hast. Wenn der eben glaubt, dass er dem Inspektor vertrauen kann. Ja, wieso denn nicht? Wird dir da auch passieren. Ach, härter kommen, ja. Außerdem ist das ja auch, war der ja auch ganz stolz, dass das alles so geklappt hat mit dem Mord und so, ne? Da wollte der vielleicht irgendjemand was mitteilen, ne? Ach, ich weiß nicht. Das kann doch gar nicht sein. Wann war das denn? Ja, pass auf. Ich hab nämlich im Radio, da hat nämlich einer gesagt, dass Schriftsteller immer eitel sind und dass die ein übersteigertes Mitteilungsbedürfnis haben. Gibt ihn da zu lachen. Nicht nur Schriftsteller. Was soll das denn heißen? Nix, du gar nichts. Echt nicht. Und außerdem ist das doch auch alles erfunden. Das hat mit Realität nichts zu tun. Mensch, das weiß man doch, wenn man das hört. Hörspiel. Ja, eben. Hörspiel. Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.